sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Im linken Medienspiegel im Januar 2014 wollen wir uns schwerpunktmäßig mit der Nazi-Vergangenheit beschäftigen. Und zwar einerseits mit zwei Artikeln aus der Antifa, der Zeitung des VVNs. Diese hat im letzten Jahr zwei Artikel veröffentlicht zu dem Auschwitz-Prozess in Frankfurt, der am 20. Dezember 1963, also vor 50 Jahren, in Frankfurt am Main begann. Und dann wollen wir uns befassen mit dem, was ja leider sehr wenig vorkommt, und zwar mit der NS-Raubkunst, und zwar mit dem Gurlitt, heißt der Mensch, einem Deutschen, der geschnappt wurde im Schnellzug Zürich-München. Dieser ist Nachkomme einer der drei Nazi-Kunsthändler, die also ab 1933 beschlagnahmte Kunstwerke verkauft hat. Und dieser Gurlitt, der jetzt seine Kunstwerke losgeworden ist, in einer ziemlich merkwürdigen Art und Weise, also diese wurden beschlagnahmt, die hat er also durch den Nazi-Handel seines Vaters, der also einer derjenigen war, die sogenannte entartete Kunst weltweit verkauft hat während der Nazi-Zeit, um so die, im wahrsten Sinne des Wortes, Kriegskasse der Nazis von 33 bis 45 aufzufüllen. Hierum wollen wir uns schwerpunktmäßig kümmern. Davor wollen wir aber mit einem Artikel aus der jungen Welt in die Ukraine schauen. Und hier wird es um rechte Offensive in der Krise und wer eigentlich diese Proteste jetzt auf dem zentralen Maidanplatz in Kiew durchführt, was es für Organisationen sind. Und abschließend, dann werden wir mit einem Artikel aus den Blättern für deutsche und internationale Politik uns um den, wie in dem Artikel gesagt wird, Monolith Nelson Mandela kümmern. Ehe wir uns der Gegenwart der Nazi-Vergangenheit zuwenden, wollen wir in die Ukraine schauen. Es gab jetzt eine ganze Serie von Artikeln in der Jungen Welt, in der Tageszeitung, die sich Jahresrückblick 2013 grob nannten. Und hier wurde sowohl geschaut, was für eine Rolle die Gewerkschaften spielen, was in Südafrika passiert nach dem Tod von Nelson Mandela, was solche Nazi-Parteien wie die AfD und die NPD machen. Und auch am 6.1. gab es einen Artikel zur Ukraine. Und während in Hamburg Demos einfach so zerschlagen werden von der Polizei mit zweifelhaften Begründungen und mit zweifelhaften Methoden und ein Gefahrengebiet aufgrund von Lügen eingerichtet wird, können hingegen in der Ukraine Menschen auf einem zentralen Platz monatelang kampieren, das Rathaus der Ukraine, also der ukrainischen Hauptstadt. Rechte Offensive in der Krise. Ukraine. Oligarchen erhoffen sich im Westen mehr Einfluss. EU-Assoziierung würde Kahlschlag in Volkswirtschaft bedeuten. In die Schlagzeilen kam die Ukraine erst gegen Ende des Jahres 2013. als Präsident Viktor Janukowitsch am 21. November erklärte, die Unterzeichnung eines Assoziierungsabkommens mit der EU auf Eis zu legen, kam es in der Hauptstadt zu Straßenprotesten. Zu den beiden größten versammelten sich an zwei Wochenenden im Dezember jeweils mehrere hunderttausend Demonstranten auf dem Unabhängigkeitsplatz Maidan. Doch diese Proteste waren nicht so spontan, wie sie von den Veranstaltern dargestellt werden. Aus innenpolitischer Perspektive haben sie eine Vorgeschichte. Sie bilden den Höhepunkt einer Kampagne der drei Oppositionsparteien Vaterland, der inhaftierten Ex-Regierungschefin Julia Timoschenko, der UdAR, stark, des von der Konrad-Adenauer-Stiftung aufgebauten Ex-Boxers Vitali Klitschko und Freiheit, des mit der NPD und anderen westeuropäischen Nationalisten ebenso wie mit dem amtierenden US-Botschafter in Kiew vernetzten Vorsitzenden Oleg Tjagnibok. Ziel ist der außerparlamentarisch unterstützte Machtwechsel nach dem Janukowitsch-Partei der Region aus den Parlamentswahlen 2012 als Siegerin hervorgegangen war. Das neue Parlament war kaum eröffnet, da blockierten Angehörige der drei Oppositionsparteien immer wieder die Rednertribüne oder boykottierten die Beratung, um das Haus beschlussunfähig zu machen. Mit schöner Regelmäßigkeit kam es zu Rangeleien und Prügeleien im Plenarsaal. Am 11. Januar zum Beispiel gingen sich Oppositionelle und Vertreter der Regierungsparteien so heftig an die Wäsche, dass der im Parlament aufgestellte Weihnachtsbaum auf die Streithähne kippte. Die Drohung der Partei der Regionen mit vorgezogenen Neuwahlen brachte deren fauststarke Gegner gelegentlich zur parlamentarischen Raison. An der angeblichen Reformunwilligkeit, die westliche Medien der Ukraine im Laufe des Jahres gerne vorwarfen, hatte die Lähmungstaktik der pro-westlichen Opposition aber erheblichen Anteil. Faschistischer Einfluss. Parallel begannen die drei Janukowitsch bekämpfenden Parteien eine Massenkampagne unter der Parole »Ukraine erwache«. Wie die Rhetorik nahelegt, spielten dabei die vor allem in der Westukraine starken Faschisten von der Freiheitspartei eine große Rolle. Veranstaltet wurden die Kundgebungen aber von allen drei Parteien gemeinsam. Die Teilnehmerzahlen lagen in der Regel bei einigen Tausend. Zu einer ersten zentralen Versammlung im Mai in Kiew versammelten sich etwa 50.000 Demonstranten. Die Parolen waren breit gefächert und reichten von der Forderung nach einem EU-Beitritt der Ukraine sowie Kritik an der allgegenwärtigen Korruption bis zum Protest gegen neue Schulbücher wegen fehlender Würdigung der als nationale Helden bezeichneten Terroristen und Nazi-Kollaborateure Stefan Bandera und Roman Tschutschewitsch. Die Proteste und ihre rechte Politisierung verlaufen vor dem Hintergrund einer tiefen ökonomischen Rezession. Die Wirtschaft der Ukraine stagniert seit dem Beginn der Weltwirtschaftskrise vor 5 Jahren. Aktuell schrumpft sie sogar. Der Durchschnittslohn liegt bei umgerechnet 300 Euro. Mehrere Millionen Ukrainer arbeiten im Ausland, auf Moskauer Baustellen, polnischen Obstplantagen oder in der Altenpflege in Italien. Die Währungsreserven des Landes schrumpfen rapide, die Auslandsverschuldung steigt ebenso wie das Defizit in der Leistungsbilanz. In diese Situation hinein platzierte Russland im August einen handelspolitischen Coup. Schikanöse Zollkontrollen gegen sämtliche ukrainische Exporte sollten Führung und Bevölkerung der ehemaligen Sowjetrepublik ihre wirtschaftliche Abhängigkeit vom großen Nachbarn im Nordosten verdeutlichen. Begründet wurde die Aktion als Generalprobe für den Fall, dass die Ukraine das Assoziierungsabkommen mit der EU unterzeichnen würde. Brüssel hatte seit 2008 ein besonderes Auge auf das Land geworfen. Auf polnische und schwedische Initiative hin war damals die östliche Nachbarschaftspolitik der EU ins Leben gerufen worden. Sie hat offen zum Ziel, Kiew in die Einflusssphäre Brüssels hinein aus derjenigen Moskaus herauszuholen. Sowohl die EU als auch Russland machten deutlich, dass die Ukraine sich entscheiden müsse, in welches der beiden Systeme sie sich integriere. Angesichts der ungefähr gleich großen Handelsströme in beide Richtungen war das für Kiew eine Wahl zwischen Pest und Cholera. Und auch EU-Vertretern war dies die ganze Zeit über bewusst, obwohl sie es nicht offiziell sagten. Angesichts recht begrenzten Interesses an der Ukraine in West- und Südeuropa enthielt die Verhandlungsmasse der EU für das Assoziierungsabkommen nicht einmal Aussicht auf visafreien Reiseverkehr, sondern lediglich endlose Forderungen. Der Vertragstext ist über 800 Seiten lang, nach Anpassung sämtlicher Sphären der ukrainischen Gesetzgebung bis hin zu den technischen Normen an den Acquis communautaire, den Rechtsrahmen der EU. Reiche wollen nach Westen. Verbunden mit dem Zwang, die Grenzen für EU-Produkte zu öffnen, war absehbar, dass die Assoziierung kurz- und mittelfristig einen Kahlschlag der ukrainischen Volkswirtschaft bewirken würde. So war die Absage Janukowitschs nur allzu verständlich. Ebenso wie der Abschluss einer Reihe von Wirtschaftsverträgen mit Russland im Dezember. Der Handel soll wieder belebt werden. Russland kauft für insgesamt 5 Milliarden Dollar ukrainische Anleihen zu Zinssätzen weit unter Marktniveau. Das dürfte die Staatsfinanzen in Kiew bis zur Präsidentenwahl 2015 stabilisieren und stellt so auch eine vorgezogene Wahlhilfe für Präsident Janukowitsch dar. Der aber legt großen Wert darauf, die Tür zur EU nicht zuzuschlagen. Im Moment ist es eher Brüssel, das ihm die kalte Schulter zeigt. Vor allem die EU-Drohungen mit Sanktionen gegen ihn und andere Regierungsvertreter dürften sein Lager beeindruckt und veranlasst haben, gegen die Demonstranten im Zentrum der Hauptstadt auch noch dann recht zurückhaltend vorzugehen, als diese Straßen blockierten, Regierungsgebäude besetzten und das große Lenin-Denkmal am Bessarabischen Markt umstürzten. Denn selbstverständlich schicken die Reichen und Mächtigen der Ukraine ihre Kinder nach Westeuropa zum Studium. Dort haben sie ihre Konten und Zweitwohnungen. Und was das Geschäftsleben angeht, so gibt es mit Sicherheit einen Konsens unter diesen. Sie hätten es mit einer EU-Anbindung langfristig besser als im Rahmen enger Beziehungen zu Russland, wo sie ewige Zweite wären. In der Ukraine genießen die Wirtschaftsmagnaten eine heute im postsowjetischen Raum einzigartige Machtstellung, während in Russland Wladimir Putin die politischen Ambitionen dieser Klasse erfolgreich eingedämmt hat. Janukowitsch ist im Übrigen nicht der Russenknecht, als den ihn die Demonstranten darstellen. Er ist vor allem an der eigenen Machtposition interessiert und hat seinen Sohn ein Vermögen von geschätzt 600 Millionen Euro zugeschanzt. Sein Clan beginnt offenbar inzwischen manchen Oligarchen geschäftlich auf die Füße zu treten. Das vorsichtige Vorgehen der Regierung gegen die Protester hat noch einen anderen Grund. Sie spiegeln eine objektive Spaltung des Landes wider. Nach einer im November durchgeführten Umfrage sprachen sich in der Hauptstadt Kiew und im Westen der Ukraine knapp 90% für die Unabhängigkeit des Landes aus, im Osten nur 60% und auf der von Russen bewohnten Schwarzmeerhalbinsel Krim gerade einmal 40%. Entsprechend verhalten Aufrufe der Opposition zum Generalstreik in den Industriegebieten des Ostens und Südens ungehört. Eine weitere Umfrage unter Teilnehmern der Proteste in Kiew im Dezember zeigte die soziale Beschränktheit. 40% der Befragten gaben an, dem akademischen Mittelstand anzugehören. Je 9% bekannten sich als Studenten oder Unternehmer, 18% als leitende Angestellte, nur 9% bezeichneten sich als Arbeiter. Dass die Oppositionsführer kurz vor Weihnachten die Gründung einer polnischen solidarisch nachempfundenen Sammlungsbewegung namens Majdan proklamierten, zeugt von der maßlosen Selbstüberschätzung dieser Revolutionäre. Zur Sprecherin wurde ein Popsternchen berufen. Die Siegerin im Eurovision-Schlagerwettbewerb 2004, Ruslana. Das neue Jahr begann mit einem Fackelzug von bis zu 20.000 Faschisten zu Ehren ihres Nazi-Kollaborators und Idols Stefan Bandera in Kiew. Parallel veranstaltete Aufmärsche in den russischsprachigen Industriestädten blieben jeweils mit 50 Teilnehmern zwar äußerst überschaubar, doch den Faschisten ist es offenkundig gelungen, in Teilen des Landes zu einer relevanten politischen Kraft zu werden. We'll be right back. In unserem Schwerpunkt zur Nazizeit, zu einerseits den Auschwitz-Prozessen und andererseits zur Nazi-Raubkunst, die nach wie vor nicht zurückgegeben wurde und nicht zurückgegeben wird, wollen wir beginnen mit den Auschwitz-Prozessen, die vor 50 Jahren begannen, und zwei Artikeln aus der VVN-BDA-Zeitung Antifa, die alle zwei Monate erscheint. Und diese haben sich in ihrer November-Dezember-Ausgabe des letzten Jahres eben mit diesen Auschwitz-Prozessen befasst. Und diese wurden durchgeführt oder durchgesetzt, muss man schon regelrecht sagen, in Frankfurt vom Generalstaatsanwalt Fritz Bauer. Dieser wurde am 16.07.1903 geboren und starb am 1.07.1968 in einer Badewanne, und seine Leiche wurde nicht obduziert. Und er war, ja, jüdisch, wie Nazis sagen, floh dementsprechend erst nach Dänemark und dann nach Schweden. Und ab 1950 war er Generalstaatsanwalt in Braunschweig. Dort führte er den sogenannten Rema-Prozess, einen Prozess gegen einen weiter aktiven Nazi. Und in diesem Prozess wurde dann festgestellt, dass es das Recht auf Widerstand zur NS-Zeit gab und auch die Pflicht. Ab 1956 war er Staatsanwalt in Frankfurt. Und dort wurden dann seit dem 20. Dezember 1963 die Auschwitz-Prozesse durchgeführt. Sie gingen bis 81, begleiten konnte er selbst sie nur bis eben zum Juli 1968. Und die Prozesse gegen Euthanasietäter wurden dann nach seinem Tod eingestellt, zum Beispiel. Aber jetzt der Artikel aus der Antifa, der Zeitung des VVN, BDA, 50 Jahre später, der Auschwitz-Prozess in Frankfurt am Main, von Peter C. Walter. Am 20. Dezember 1993 begann in Frankfurt am Main, mehr als 18 Jahre nach dem Ende des Naziregimes, der erste deutsche Auschwitz-Prozess. Gerichtsort war der Plenarsaal des Stadtparlaments im Rathaus Römer. Das für den Prozess vorgesehene Haus Gallus war nicht rechtzeitig fertig geworden. Erst im April 1964 konnte der Prozess dann dort weiter und im August 1965 nach 183 Verhandlungstagen zu Ende geführt werden. 22 ehemalige SS-Leute, zum Teil zum Führungspersonal des Konzentrations- und Vernichtungslagers gehörend, waren angeklagt, unter ihnen die beiden Adjutanten des Lagerkommandanten Robert Mulke und Karl Höcker. So lautete denn auch die juristische Prozessbezeichnung Strafsache gegen Mulke und andere. In Auschwitz, dem räumlich größten KZ-Komplex der Nazis, dazu gehören das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau, wurden weit über 1 Million Menschen umgebracht. Es dauerte 18 Jahre, bis wenigstens einige derjenigen, die die Massenmorde begangen hatten, vor ein deutsches Gericht gestellt wurden. Die insgesamt mangelhafte, wenn nicht ganz und gar unterbliebene Aufarbeitung der Nazi-Verbrechen wird bereits an den Zahlen deutlich. In Auschwitz waren vom Mai 1940 bis Januar 1945 über 8000 SS-Männer und etwa 200 SS-Aufseherinnen tätig. Gerade 800 von ihnen, also unter 10%, wurden vor Gericht gestellt. Der größte Teil, rund 650, vor polnische Gerichte. In der Bundesrepublik waren es einschließlich der beiden kleineren Prozesse, die dem Frankfurter Auschwitz-Prozess folgten, lediglich 36 SS-Angehörige und 7 Funktionshäftlinge aus Auschwitz, die vor Gericht gestellt wurden. Vor allem aufgrund des ständigen Drängens des damaligen hessischen Generalstaatsanwaltes Fritz Bauer waren die Ermittlungen überhaupt erst in Gang gekommen. Im August 1961 eröffnete dann Ermittlungsrichter Heinz Düx die gerichtliche Voruntersuchung, die im Herbst 1962 abgeschlossen wurde. Die Hauptakten wuchsen auf 74 Bände an, die Anklageschrift umfasste 700 Blatt. Das allgemeine Klima in der Bundesrepublik war bis dahin vorwiegend auf Nichtbefassen und Verdrängen der Vergangenheit, auf Vergessen und Schlussstrichziehen ausgerichtet. In diesem Klima führte der Auschwitz-Prozess nicht nur zu neuen Maßstäben für die juristische Aufarbeitung von Nazi-Verbrechen, sondern trug zumindest partiell auch zur Aufklärung und Bewusstseinsbildung in der deutschen Gesellschaft bei. Die massenhaften Verbrechen unter der Nazi-Herrschaft konnten nicht mehr verdrängt und übersehen, die Täter nicht auf eine winzige Führungsschicht reduziert werden. Das Gericht in Frankfurt hörte an 181 Verhandlungstagen 356 Zeugen, darunter 211 Überlebende von Auschwitz. Für viele von ihnen waren die Prozesstage eine ungeheure Belastung. Dagegen gaben sich die meisten Angeklagten als Biedermänner. Sie konnten sich entweder an nichts erinnern, fühlten sich nicht verantwortlich für das Geschehene oder hatten nur Befehle ausgeführt. 10 an den Massenmorden beteiligte Angeklagte stufte das Gericht nicht als Täter, sondern als bloße Gehilfen ein. Sie erhielten wegen Beihilfe zum gemeinschaftlichen Mord an bis zu mindestens 8.000 Menschen Haftstrafen zwischen 3,5 und 7 Jahren, in einem Fall 14 Jahre. Bei 2 von ihnen galt die Strafe durch die U-Haft als verbüßt. Der Angeklagte Stark erhielt eine 10-jährige Jugendstrafe, weil er erst 19 Jahre alt war, als er in Auschwitz mordete. 3 Angeklagte wurden aus Mangel an Beweisen für ihre konkrete Beteiligung an den Massenmorden, so die bis vor kurzem übliche Rechtsprechung in der Bundesrepublik, freigesprochen. Der Lagerarzt Franz Lukas erreichte seinen Freispruch im Revisionsverfahren. 6 Angeklagte erhielten lebenslange Freiheitsstrafen. Einer von ihnen wurde bereits nach 10 Jahren begnadigt. Der erste Frankfurter Auschwitz-Prozess war und bleibt, trotz dieser zum Teil unbefriedigenden Urteilssprüche, wegen seines Themas und seiner Rolle von erheblicher Bedeutung. Nun kommen wir zu unserem zweiten Artikel aus der VVN-BDA-Zeitung Antifa. Und dieser wurde geschrieben von Konrad Thaler und heißt »Alles war spiegelblank. Scheinbar Nebensächliches vom Auschwitz-Prozess«. Wenn mich jemand fragen würde, was mir nach 50 Jahren als erstes zum Auschwitz-Prozess einfällt, dann wüsste ich auf Anhieb keine Antwort. Ich erinnere mich an das Verfahren wie an einen Albtraum, ohne sagen zu können, was ich als besonders bedrückend empfand. Als ich jetzt in meinen Aufzeichnungen geblättert habe, stolperte ich immer wieder über scheinbar Nebensächliches. Lebte etwa jener Angeklagte, der den Gerichtsvorsitzenden versehentlich mit Herr Obersturmführer anredete, nach so langer Zeit immer noch in seiner SS-Vergangenheit? Unter welchem Trauma litt möglicherweise der ehemalige Häftling, der zu seinem ehemaligen Peiniger auf der Anklagebank Herr Oberscharführer sagte? Warum brach ein Mann auf der Zuhörertribüne bewusstlos zusammen, als einer der SS-Schergen die Tötung kranker Häftlinge durch Phenolinjektionen in den Herzmuskel beschrieb? Hatte er zu schwache Nerven? Schon möglich. Die Grausamkeit, mit der in Auschwitz gemordet wurde, übersteigt das menschliche Vorstellungsvermögen. Das gilt auch für die Mentalität der Mörder und ihrer Vorgesetzten. Als einmal mehrere Kilo Zahngold, das ermordeten Opfern nach Öffnung der Gaskammern ausgebrochen worden war, nicht bei der zentralen Sammelstelle landete, sollte ein SS-Richter die Unregelmäßigkeiten an Ort und Stelle klären. Der Mann sagte später vor Gericht, das entwendete Gold habe den Gegenwert von wahrscheinlich 100.000 Leichen dargestellt. Die Gaskammern und das Krematorium atmeten nach seiner Schilderung eine sachliche, neutrale, wertfreie Atmosphäre. Alles war spiegelblank. Schockiert sei er beim Betreten der Wachstube des Vergasungskommandos gewesen. Dort hätten SS-Leute mit Alkoholfahnen vor dem Mund und glasigen Augen auf mehreren Sofas vor sich hingedöst, während Mädchen an einem Herd inmitten der Wachstube für sie Kartoffelpuffer backten. Im Verlauf des langen Verfahrens hat keiner der Angeklagten ein Wort des Bedauerns über die Lippen gebracht. Leid getan haben sie sich nur selbst. »Ich weiß überhaupt nicht, was man von mir will«, stieß einer von ihnen wütend hervor. Ein anderer rechtfertigte sich mit den Worten, es hieß eben, die Juden sind an allem schuld. Wieder ein anderer kehrte, dem Zeitgeist folgend, den Antikommunisten heraus. Er prahlte damit, den Häftlingen und späteren polnischen Ministerpräsidenten Cyrankiewicz geohrfeigt zu haben. Die Kommunisten hasse ich besonders, sagte er. Ein ehemaliger Häftling lenkte als Zeuge den Blick über das Geschehen in Auschwitz hinaus. Was uns zu denken geben sollte, das ist die Tatsache, dass diese Mordmaschine nie in Gang gekommen wäre, wenn sich nicht Zehntausende zu ihrer Bedienung bereit gefunden hätten. Als der Auschwitz-Prozess 18 Jahre nach Kriegsende begann, hatten selbst höchste Repräsentanten der Bundesrepublik erfolgreich verdrängt, dass einige Nutznießer der Todesfabrik wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit von den Alliierten zur Rechenschaft gezogen worden sind. Einer von ihnen, ein Ruhrindustrieller, wurde wegen angeblicher Verdienste um den Wiederaufbau mit dem großen Bundesverdienstkreuz geehrt, ausgerechnet kurz nach Beginn des Auschwitz-Prozesses und ausgerechnet während der Woche der Brüderlichkeit. Ich habe den Skandal seinerzeit in der Frankfurter Wochenzeitung Die Tat angeprangert, aber was in einer antifaschistischen Zeitung stand, galt als kommunistische Hetze und wurde ignoriert. Erst als eine in der Schweiz erscheinende jüdische Zeitung, der ich einen Artikel über den unglaublichen Vorgang geschickt hatte, bei der Ordenskanzlei des Bundespräsidialamtes in Bonn anrief, zuckten die Beteiligten wie ertappte Sünder zusammen und der Geehrte musste das Verdienstkreuz zurückgeben. Der Initiator des Auschwitz-Prozesses, der hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer, wurde zeitlebens einer staatlichen Auszeichnung nicht für würdig befunden. Sein Wunsch, nicht nur die Mörder zu bestrafen, sondern auch die Wurzeln faschistischen Handelns bloßzulegen, ging mit dem Auschwitz-Prozess nur teilweise in Erfüllung. Seit Herbst 2013 können wir am Beispiel von Cornelius Gurlitt, dem Sohn des Nazi-Kunsthändlers Hildebrand Gurlitt, genau betrachten, wie in der BRD umgegangen wird mit NS-Raubkunst. Also Hildebrand Gurlitt war einer der drei Händler, Kunsthändler, die von 1933 bis 1945 NS-Raubkunst verkauften. Er hatte sich vor allem auf Radierungen und dergleichen spezialisiert. Und sein Sohn Cornelius Gurlitt hat sich dadurch seinen Lebensunterhalt gesichert, dass er ungestört bis September 2010 Kunstwerke, die eben halt genau aus dieser Zeit, aus 33 bis 45, damals angeeignet wurden von seinem Vater, verkauft hat. Und er wurde eben halt im Zug kontrolliert und anschließend die Kunstwerke beschlagnahmt. Und was dann passiert, ist, ja, eigentlich, muss man leider sagen, deutsche Normalität. Es wird auch bezeichnet als Verteidigung der NS-Beute, als Staatsdoktrin der BRD. Und der Artikel, der dieses genauer darstellt, heißt Dritte Schuld, zum Beispiel Gaulette. Die Auseinandersetzung um die Restitution von NS-Raubkunst zeigt, was man in Deutschland noch immer nicht bereit ist, NS-Unrecht wenigstens tendenziell zu korrigieren. Und dieser Artikel stammt aus der konkret vom Januar diesen Jahres. September 2010. Schnellzug Zürich-München. Deutsche Zollbeamte überprüfen einen älteren Herrn auf Schwarzgeld. Er deklariert 9.000 Euro. Die Angelegenheit scheint damit erledigt zu sein, denn das Mitführen einer Geldsumme unter 10.000 Euro ist erlaubt. Im Februar 2012 nimmt die Polizei bei Cornelius Gurlitt, so der Name des Mannes, eine Wohnungsdurchsuchung vor und beschlagnahmt ca. 1280 Kunstwerke, deren Herkunft mit dem Kunstraub der Nazis in Verbindung gebracht wird. Erst gut 1,5 Jahre später wird das behördliche Vorgehen durch einen Artikel des Focus bekannt. Auf einer überstürzt einberufenen Pressekonferenz erklärt die verantwortliche Augsburger Staatsanwaltschaft den Zusammenhang zwischen Zugkontrolle und Beschlagnahme mit behördlichem Scharfsinn. Wer eine so große Summe Bargeld bei sich trage, ohne die zulässige Höchstgrenze zu überschreiten, habe vermutlich ein genaues Wissen über die Rechtsvorschriften. Daher sei dieser Geldtransfer kaum einmalig gewesen und deshalb habe man sich an die Fersen des Mannes geheftet. Dieser interessante Einblick in den im Unterschied zur NSA-Praxis eher plump handwerklichen Teil deutscher Überwachungsaktivitäten erklärt allerdings weder, auf welcher juristischen Grundlage die Beschlagnahme erfolgte, noch warum der Staat den Fund gegenüber der Öffentlichkeit so lange verheimlicht hat. Hinsichtlich des mutmaßlichen Straftäters teilte die Staatsanwaltschaft sogar mit, sie wisse nicht, wo er sich aufhalte und habe auch kein Interesse, mit ihm in Kontakt zu treten. So viel Scharfsinn bei einer vermuteten Straftat und dann kein Interesse am möglichen Täter? Was die Unterrichtung der Öffentlichkeit betrifft, so dürfte auch in Augsburg bekannt sein, dass ein wichtiger Aspekt der unvermindert hart geführten Auseinandersetzung über die Restitution von NS-Raubkunst das Aufspüren der Kunstwerke ist. Vielleicht sogar, dass man sich mittlerweile auf einige Minimalstandards geeinigt hat. Dazu gehört die Information der einschlägigen Öffentlichkeit über Funde von Raubkunst, um eventuellen Besitzern die Möglichkeit der Rückforderung zu geben. Insofern kommt die weltweite Aufmerksamkeit nicht überraschend, wenn eine staatliche Behörde einen so umfangreichen Fund verschweigt. Sie tat dies offenbar mit Bedacht. Denn damit sollte, so ein Oberstaatsanwalt, verhindert werden, dass Glücksritter die Gelegenheit nutzen, um falsche Ansprüche durchzudrücken. Eine solche Sichtweise ist nicht überraschend. So werden beraubte NS-Verfolgte oder ihre Erben hierzulande nun mal seit Jahrzehnten angesehen und behandelt. Andererseits fällt auf, dass in diesem Fall mit dem Thema Raubkunst auf eher unübliche Weise umgegangen wurde. In Kommentaren ist deshalb die Frage aufgeworfen worden, ob Privatleute anders behandelt würden als gesellschaftlich-staatliche Institutionen. Die Frage ist berechtigt, denn falls im vorliegenden Fall Hausdurchsuchungen und Beschlagnahme gerechtfertigt waren, dann müsste, um im Bild zu bleiben, gegen manche deutschen Museen ein SEK-Einsatz erfolgen. Die Verfemung und Beschlagnahmung entarteter Kunst ist ein Sonderfall in der Geschichte des narzisstischen Kunstraubs. Sie erfolgten aus Sicht der Nazis in erster Linie aus volkspädagogischen Gründen. Die Konsequenzen betrafen vor allem die Museen, aber natürlich auch jüdische Privatsammler. Doch weder Aneignung noch Vernichtung der Kunstwerke waren in diesem Fall beabsichtigt. Man entschied sich, wie Goebbels es formulierte, Geld mit dem Mist zu verdienen. Zu diesem Zweck wurden einige Kunsthändler ausgewählt, zu denen auch der Vater des jetzt Beschuldigten, Hildebrand Gurlitt, gehörte. Sie betrieben einen quasi normalen Kunsthandel mit den eingezogenen Werken. Zu Gurlitts Käufern gehörte zum Beispiel der Schokoladenkönig Sprengel, der so viel zum Entstehen und zum Bestand des Hannoverischen Museums für moderne Kunst beigetragen hat, dass er seinen Namen trägt. Nach 1945 richtete die US-Besatzungsmacht im Zuge ihrer Bemühungen um Restitution Collecting Points ein, um die Raubkunst zu erfassen und sie ihren Eigentümern zurückzuerstatten. Das war eine Aktion, die zwar von dem Wissen über ihre elementare Notwendigkeit geprägt, aber auch durch die Umstände der Zeit mit Mängeln behaftet war. Hildebrand Gurlitt zum Beispiel nutzte die unvollständige Kenntnis der Ermittler, um mit der Lüge, seine Sammlungsunterlagen seien im Krieg vernichtet worden, einen vollständigen Einblick in seinen Kunstbesitz zu verhindern. Ein solches Bewusstsein über die Notwendigkeit der Rückerstattung von Kunstwerken, deren Raub im Fall ihrer jüdischen Eigentümer Teil eines in der Geschichte einmaligen Verfolgungs- und Vernichtungsprogramms von Menschen war, gab es in der frühen Bundesrepublik nicht. Die deutschen Verwaltungen gingen stattdessen davon aus, dass im Zuge der Verfolgung begangene Eigentumsdelikte rechtsgültig blieben, sofern sie auf der Basis damals gültiger Rechtsvorschriften begangen worden waren. In den letzten Jahren wurde von den Kunsthistorikern und Fachjournalisten das Verhalten dieser bundesrepublikanischen Kreise detailliert herausgearbeitet. Zum Beispiel anhand einer Episode aus der Geschichte einer weiteren Sammlung, von der Teile an das Sprengelmuseum und an das Niedersächsische Landesmuseum in Hannover übergeben worden waren. Ihr Besitzer war der Berliner Bauunternehmer Konrad Döbbicke. 1949 verkaufte er an Ferdinand Stuttmann. Von 1937 bis 1962 Leiter der Gemäldegalerie des Landesmuseums, aus seinem Bestand 100 Objekte. Beiden war klar, dass es sich um Raubkunst handelte. Auf Stutzmanns Nachfrage, ob Döbbicke die Herkunft eines Bildes von Lovis Corinth kenne, antwortete dieser, es sei ein Judenbild, das er zu einem niedrigen Preis gekauft habe. Da heute aber die Gefahr bestehe, dass irgendein Herr Silberstein es wiederhaben wolle, möchte er nicht, dass die Restsammlung, die Hannover nicht erworben hat, jetzt noch mit ausgestellt wird, weil ja immer noch die Rückerstattungsgefahr besteht. Ich glaube, diese Gefahr hört in einem Jahr auf, aber bis dahin wollen wir die Sachen lieber in den Kisten lassen. Als 1955 eine jüdische Familie von der Stadt Hannover einen Kokoschka aus Döbbickes Sammlung zurückforderte und das Bild nach einem entsprechenden Gerichtsurteil auch zurückgegeben werden musste, klagte Döbbickes Witwe, es tue ihr aufrichtig leid, dass dieses hübsche Bild ins Ausland kommt und nicht ihr Museum schmücken kann. Aber gegen ein Gesetz kommt man eben, wenn man nicht Jude ist, nicht an. Der Ärger über den verlorenen Prozess trübte offenbar ihren Blick. Deutsche Sammler und Museen setzen sich gegen Rückerstattungsforderungen in der Regel überaus erfolgreich durch. Das zeigt auch der Umstand, dass selbst heute noch um Gemälde aus der Döbbicke-Sammlung gestritten wird. Zum Beispiel wird seit Jahren in Hannover die Herkunftsgeschichte von 3 zurückgeforderten Gemälden geprüft, zu denen angeblich trotz zum Teil eindeutiger Herkunftsnachweise bis heute keine Fakten gefunden werden konnten, die eine Entscheidung ermöglichen. Nach Auskunft der zuständigen Stelle sollen die Ergebnisse der Prüfung nur 2014 vorgelegt werden. Restituiert wird dann aber noch lange nicht. Die Ursache hierfür liegt nicht allein in der kriminellen Energie der Räuber und Hehler aus dem Kunstsektor, obwohl sie durch die koloniale Raubgeschichte über einschlägige Vorkenntnisse verfügen. Auch in einfachen Bevölkerungsschichten waren Missverständnisse bezüglich der moralischen Legitimität narzisstischer Sozialpolitik über 1945 hinaus weit verbreitet. Manche wollten die Wohnung nicht räumen, wenn die ehemaligen Mieter aus den Lagern zurückkehrten, in die sie durch die Denunziation derer geraten waren, die sich die Unterkunft angeeignet hatten. Andere mochten den jüdischen Hausrat nicht zurückgeben, den sie sich als Ausgebombte verschafft hatten. Doch handelt es sich hier nicht einfach um politisch-moralische Defizite von Teilen der Bevölkerung. Die Verteidigung der Beute aus Judenvernichtung und Kriegsverbrechen war Staatsdoktrin auch noch der Bundesrepublik. Im Überleitungsvertrag, einem Zusatzabkommen zum Deutschlandvertrag aus dem Jahr 1952, durch den das Besatzungsstatut aufgehoben wurde, musste sich die Bundesrepublik deshalb zu einer Entschädigung und Restitutionsgesetzgebung verpflichten, die an die Stelle ihrer Vorläuferbestimmungen in den Besatzungszonen trat. Hiergegen formierte sich ein starker politischer und gesellschaftlicher Widerstand, der antisemitisch geprägt war. So gewann das aus dem 18. Jahrhundert stammende Stereotyp jüdische Kriminalität im Zusammenhang mit angeblich unrechtmäßigen Entschädigungs- und Rückerstattungsforderungen große Verbreitung. In der Kontroverse über die Entschädigung von Zwangsarbeit während der Nazizeit hat die sogenannte Finkelstein-Affäre mit ihren Schlagworten Holocaust-Industrie und Doppelforderung noch vor wenigen Jahren gezeigt, in welchem Ausmaß solche ideologischen Versatzstücke weiterhin existent sind, auch wenn die unterstellte Betrugsabsicht, wie hinsichtlich möglicher Rückerstattungsforderungen im Fall Gurlitt, manchmal nur noch abgeschwächt als Glücksrittertum bezeichnet wird. Glück hatte allerdings die Bundesrepublik, als es ihr bei den Verhandlungen zum Londoner Schuldenabkommen 1953, mit dem die Regelung der deutschen Auslandsschulden zwecks Gewährleistung der internationalen westdeutschen Geschäftsfähigkeit vereinbart worden, gelang, einen wesentlichen Teil der Entschädigungs- und Reparationsschulden auf das Zustandekommen eines späteren Friedensvertrags zu verschieben. Das Abkommen war Teil der vom Kalten Krieg bestimmten Strategie, die BRD als Frontstaat gegen die Sowjetunion in Stellung zu bringen und entsprechend auszustatten. Als nach dessen Ende 1990 über den 2+4-Vertrag als faktischen Friedensvertrag verhandelt wurde, setzte die Bundesregierung eine spezielle Arbeitsgruppe ein, die Strategien zur Verhinderung einer Thematisierung der vielfältigen Schuldenstundungen erarbeiten sollte. Die Rechnung ging auf, wurde jedoch durch den anschließenden Entschluss der US-Regierung konterkariert, eine zunächst auf Osteuropa fokussierte Erziehungskampagne mit dem Ziel, in der Vergangenheit ignorierte Rückerstattungsansprüche vor allem jüdischer Verfolgter zum Lehrstück für den Wert des Privateigentums zu machen. Durch die Ausweitung dieses Vorhabens auf die kritische Auseinandersetzung mit europäischen Nachkriegsmythen und korrespondierenden Restitution- und Entschädigungsdefiziten geriet auch Deutschland ins Blickfeld. Zwar versuchte man das Thema durch eine niedrigrangige Besetzung der deutschen Delegation auf den nachfolgenden Konferenzen herunterzuspielen und ließ auch durch den Direktor des Münchner Instituts für Zeitgeschichte, Horst Möller, vortragen, Deutschland habe das alles längst vorbildlich geregelt, doch konnte Möllers wissenschaftliche Expertise nicht überzeugen. Als Konsequenz musste man die mit 10 Milliarden ausgestattete Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, Zwangsarbeiterstiftung, einrichten und sich in der Washingtoner Erklärung 1998 neben anderen Punkten auch zur Rückerstattung von Raubkunst verpflichten. Diese Verpflichtung hatte allerdings drei Schwachpunkte. Ihre Umsetzung war rechtlich nicht bindend und hing zudem von der Bereitschaft ab, unrechtmäßigen bzw. strittigen Besitz als Voraussetzung für mögliche Rückforderungen anzuzeigen. Außerdem war sie für Privatleute nicht verbindlich. Vor allem Museen, aber auch Länderregierungen und die Bundesregierung, die nach Darstellung des ehemaligen Staatsministers für Kultur, Michael Naumann, problematische Gemälde in Amtsräumen ohne Publikumsverkehr gehängt hatten, hätten bereit sein müssen, die Voraussetzung für entsprechende Nachforschungen zu schaffen und die Ergebnisse zu veröffentlichen. Doch dazu war man nicht bereit. Zur gründlichen Provenienzforschung fehlten die Mittel, zur Rückerstattung die klaren Rechtsgrundlagen. Gleichwohl herrscht in der deutschen Öffentlichkeit das Bild einer aufgearbeiteten, bisweilen sogar vorbildlich aufgearbeiteten Vergangenheit. Die FAZ verstieg sich etwa zu der gegen Russland gerichteten Schlagzeile Kulturnationen oder Beutekunstnationen, wobei der Begriff Beutekunst bekanntlich die von der Sowjetunion als Ausgleich für die eigenen Verluste im Zweiten Weltkrieg beschlagnahmten Kunstwerke meint, die von der Bundesregierung in einem heftig geführten Streit weiterhin zurückgefordert werden. Entsprechend aufgeschreckt reagierte die Öffentlichkeit, als es der zuständigen Staatsanwaltschaft nicht gelang, den Münchner Kunstfund beiläufig in das deutsche Alltagsgeschehen einzufügen, sondern ihm durch ihr Vorgehen eine zusätzliche Skandaldimension gab. In ersten Reaktionen versuchte man dann auch, den Besitzer der Kunstgegenstände zum Beispiel durch die Schilderung des angeblichen Zustands seiner Wohnung außerhalb der gesellschaftlichen Ordnung zu stellen. Dennoch blieben vorsichtige, kritische Rückbezüge auf den gesellschaftlichen Rahmen nicht aus, in dem es zum Fall Gurlitt hatte kommen können. Während die Süddeutsche Zeitung noch darauf vertraute, dass die Rechtslage ausreiche, um Gurlitt zur Herausgabe zumindest eines großen Teils seines Kunstschatzes zu zwingen, wurde andernorts gefordert, die Bundesregierung müsse dem Thema der Kunstrestitution künftig mehr Aufmerksamkeit schenken. Das aber hatten alle Bundesregierungen seit Gründung der Bundesrepublik ja gerade mit großem Aufwand getan. Doch die Systematik der Aufarbeitungsverweigerung wird ganz offensichtlich entweder übersehen oder bewusst nicht thematisiert. Als sich im Verlauf der 80er Jahre eine ziemlich intensive Auseinandersetzung mit der Wiedergutmachung der Bundesrepublik entwickelte, gelang es dem Autor Ralph Giordano mit dem Titel eines Buches, die auf durchaus unterschiedliche Weise artikulierte Kritik auf einen Begriff zu bringen. Er nannte das politische und gesellschaftliche Verhalten nach 1945 zweite Schuld. Zwar war seine Sichtweise eine Minderheitenmeinung, doch trug diese Charakterisierung dazu bei, das strukturelle gesellschaftliche Versagen so kenntlich zu machen, dass die Ausgrenzung und Schlussstrichpolitik auf die alte bornierte Weise nicht mehr ohne weiteres fortgesetzt werden konnte. Der Fall Gurlitt kann als Beispiel für die strukturelle deutsche Verweigerung der Restitutionspflicht nicht isoliert betrachtet werden. Es ist über viele Kontroversen berichtet worden, die gleichfalls grundsätzliche Bedeutung haben, die jedoch nie die öffentliche Aufmerksamkeit fanden, die der Münchner Kunstfund aufgrund seiner Begleitumstände nun erlangt hat. Es gab sogar ein beschlossenes Regierungsprojekt, das parallel zur Zwangsarbeiterstiftung die von der Entschädigungsgesetzgebung Ausgeschlossenen besserstellen sollte. Es ist spurlos aus dem Regierungsprogramm und der Öffentlichkeit verschwunden. Oder weiß jemand etwas von der in der rot-grünen Koalition geplanten Stiftung NS-Unrecht? Noch gravierender ist der klägliche Abschluss der US-Initiative aus den 90er Jahren. Im Vorfeld der abschließenden Konferenz in Prag kam es 2009 sogar zu Konflikten zwischen den Vertretungen der Opfer. Die einen beharrten auf Restitutionsforderungen, auch allgemeiner Art, für die von den Versicherungen nicht ausbezahlten Policen, ein in der US-Politik damals schon weit fortgeschrittenes Projekt. Die anderen hielten es für nur schwer durchsetzbar und wollten sich auf Hilfeleistungen für die letzten noch lebenden jüdischen NS-Opfer konzentrieren. Natürlich ist es zu begrüßen, dass die Lebenslage dieser Opfer verbessert werden konnte. Doch weist der Fall zugleich auf die enorme Dimension der bis zum heutigen Tag andauernden deutschen Entschädigungsverweigerung hin. Wenn die ersten Nachkriegsjahrzehnte als Zeit der zweiten Schuld bezeichnet werden, ist es sicher nicht falsch, in den Jahren ab 1989, die durchweg als eine Phase erfolgreicher Korrektur früherer Versäumnisse und als Zeit einer neuen moralischen Grundlegung unter den Vorzeichen der Menschenrechtspolitik begriffen werden, eine Etappe des Schuldigbleibens zu sehen, in der zwar die Auseinandersetzung mit den narzisstischen Verbrechen gegen die Menschheit auf eine andere Weise geführt wurde, in der aber ein struktureller Bruch mit dem bisherigen Versagen in der Geschichtsaufarbeitung nicht zustande gekommen ist. Nun kommen wir zu unserem letzten Artikel aus den Blättern für deutsche und internationale Politik vom Januar. Und in der Rubrik Aufgespießt gibt es immer einen recht kurzen, einseitigen Artikel. Und der heißt diesmal Der Monolith. Und es geht um Nelson Mandela und andere Politikerinnen. Der Monolith. Immer wenn ein Großer geht, zeigt sich die Mediokrität unseres Zeitalters. Nelson Mandela ragt wie ein Monolith aus dem heroischen 20. Jahrhundert in unsere glücklich postheroische Ära. Bereits seine große Rede im Angesicht der Todesstrafe aus dem Jahr 1964, sein Plädoyer gegen die weiße wie die schwarze Herrschaft in Südafrika, vor allem aber seine ungeheure Versöhnungsbereitschaft nach 27 Jahren Kerker, zeugen von einer Größe, die man in unseren Breiten lange suchen muss. Zweifellos steht er in einer Reihe mit Mahatma Gandhi und Martin Luther King, denen man von deutscher Seite aus der zweiten glücklichen Hälfte des 20. Jahrhunderts wohl allenfalls, wenn auch vorsichtig, Willy Brandt hinzufügen wollte. Doch vielleicht mehr noch als das politische Leben eines Staatsmannes bringt sein Leben danach den Beweis wahrer Größe. Im Rückzug erweist sich der Held. 1990 aus der Haft entlassen wurde Mandela 1994 zum ersten schwarzen Präsidenten des Landes gewählt. 1999, nach nur einer Amtszeit, setzte er sich zur Ruhe. Abgesehen von einigen heftigen Interventionen gegen George W. Bush zu Beginn des Irakkrieges, doch ohne je seinen politischen Ruhm zu ökonomisieren. Mandela, der Monolith, der Stein aus einem Guss. Was für ein Unterschied zu unseren Verbalheroen, insbesondere den späten Helden von 68. Mit leichter Hand versilbern sie ihren politischen Nachruhm. Der eine als besserer Handlungsreisender eines lupenreinen Demokraten, Gerhard Schröder, über Wladimir Putin. Der andere, Joschka Fischer, als Cheflobbyist für BMW, Siemens und RWE. All jene also, die er zuvor angeblich so vehement bekämpfte. Ob als Hauptredner der Daddel-Lobby, des Spielautomatenherstellers Löwen Entertainment oder bei der Abholung seines neuen BMW i3, des ersten emissionsfreien Autos, bereits heute ein Videohit auf YouTube, der Ex-Revoluzer Fischer ist sich für nichts zu schade. Hier beweist sich die Richtigkeit der Beobachtung eines anderen Toten des Jahres 2013, des großen Journalisten Jürgen Leinemann. Keine Werteskala, keine Prioritätenhierarchie, kein inneres Geländer und kein äußeres, nur Ehrgeiz und Kuspe. So charakterisiert der Spiegel-Porträtist im Jahr 2004 seinen Freund Gerhard Schröder. Später in seinem Buch Höhenrausch verallgemeinerte Leinemann diese Beobachtung auf die Politiker seiner ganzen Generation. Sie seien aufgewachsen in einer eigentümlichen Art von Selbstbesessenheit, gesellschaftliche Wirklichkeit nur als Kulisse für die eigene Bedeutung wahrzunehmen gelernt hatte. Tatsächlich bleibt es ein erstaunliches Phänomen, gleichzeitig ein Armutszeugnis, dass mit Schröder und Fischer zwei reine Machtmenschen und Ego-Shooter diese doch so politische Generation bei ihrem Marsch durch die Institution an ihr Ziel, die Regierung, war es das, bringen mussten. Joschka Fischer hat schon recht, wenn er sein jüngstes BMW-Video ein Statement nennt. Es ist ein Statement, doch nicht über die Qualität des Autos, sondern über die Dürftigkeit seines Werbeträgers. Der Ex-Außenminister bezeichnet sich bekanntlich selbst gerne als den letzten Rock'n'Roller der Politik. Verglichen mit dem Monolithen Mandela ist der Rocker allenfalls ein Kieselsteinchen. Das war der linke Medienspiegel im Januar. Nachhören könnt ihr die Sendung oder auch nachschauen wegen der Artikel unter medienspiegel.blogsport.de. Tschüss.